Wir hörten The Districts mit ihrem Song Forth and Rippling. The Districts sind eine Band aus den USA, die sich 2009 auf der Highschool kennengelernt haben. Und ganz ehrlich, der Gitarrist und Sänger Rob Grote klingt schon ziemlich nach den Strokes bei seinen Songs, die er singt auf seinem neuesten Album A Flourish and a Spoil. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch von François and the Atlas Mountains. Die waren in Afrika und haben ganz bezauberte neue Pop-Songs mit Afrobeats zusammen aufgenommen. Es gibt Musik von All We Are, einem Trio aus Liverpool. Aus Wales kommt H. Orkline. Es gibt was von Title Fight, so eine Band, die aus einer Hardcore-Ecke kommt. Und hier aus Bristol, Zun Zun Egoin. Bindu Mati Baburam, mon travail, mon repos. Propriétaire gentil. Mon travail jardinier. Mon travail jardinier, mon balier la cour. Sun Sun Egoin hörten wir gerade mit ihrem Song Rigid Man. Die Band kommt aus Bristol, hat vor Jahren schon mal eine Platte veröffentlicht. Ich dachte schon, die wird es gar nicht mehr geben. Jetzt gibt es mit Shackles Gift ihr zweites Werk. Die Jungs und Herren und Damen, wollte ich sagen, sind so ein multikulturelles DIY-Kollektiv, kommen aus allen Herrenländern und Frauenländern natürlich auch und machen hier ziemlich spannende Musik mit auch ganz viel afrikanischen Einflüssen, was die Rhythmik angeht. Und die hat jetzt auch ganz neu im Gepäck François and the Atlas Mountains. Bevor ich ein bisschen was zu seiner Geschichte erzähle, hier ein Song an der neuesten EP, der heißt Ayan Phile. Ayan Philae, das war ein Song von François and the Atlas Mountains. Ganz ungewöhnliche Klänge für diese Band. François Mery steckt dahinter. Der kommt aus Frankreich, hat mal lange in England gelebt und dort musiziert, aber wieder zurück nach Frankreich gegangen. Hat in seinem Pop auch so ganz leicht französische Einflüsse drin, minimal zumindest. Und war 2013 auf Reisen in Afrika und hat dort örtliche Musiker getroffen, mit dem im Studio zusammen gejammt und vor allen Dingen in Burkina Faso dann ein paar Tracks aufgenommen, die jetzt auf einer EP veröffentlicht wurden. L'Homme Tranquille heißt diese, da sind 4 Songs drauf, einen davon hörten wir gerade eben, Ayan Philae. Da geht es um einen Europäer, der davon träumt, durch Afrika zu reisen, also schon so ein bisschen autobiografisch das Ganze, was hier textlich verarbeitet wurde. Das Ganze auch als mehr oder weniger als Jam entstanden, ohne jetzt viel vorher geprobt zu haben, und diese afrikanischen Beats passen zu dem Pop von François and the Atlas Mountains ziemlich spannend, wie ich finde. Ein weiterer Song ist hier zu hören mit Jeans. Tous des jours, si calme qu'on croit devenir fou. Mes jeans, jeans, jeans, jeans, voulez danser, Rosaline, voulez rentrer. Mes jeans, jeans, jeans, jeans, voulez danser, Rosaline, voulez rentrer. Papillon volage. Sarcophage vieux, jusqu'à l'étage, je fais le vœu d'être audacieux. Mes jeans, jeans, jeans, jeans, voulez danser, Rosaline, voulez rentrer. Mes jeans, jeans, jeans, jeans, voulez danser, Rosaline, voulez rentrer. Quelle fille. Que les années ne fanent tout, son style, son âge ont rendu déjeuner jaloux. Jeans, jeans, jeans, jeans, voulez danser, Rosaline, voulez rentrer. Mes jeans, jeans, jeans, jeans, voulez danser, ein Song von François and the Atlas Mountains von der L'Homme Tranquille EP, eine Kollaboration mit Musikern aus Burkina Faso. Da sind 4 Songs drauf, alle wirklich ziemlich beachtlich, ziemlich großartig, wie ich finde, dass das so gut zusammenpasst, die Popmusik von François and the Atlas Mountains und Afro Beats, afrikanische Rhythmen, hätte ich nicht unbedingt für möglich gehalten. Etwas lauter dazu geht's zu bei dem nächsten Song von Title Fight. Falls in eine Band, die kommen aus dem ja, melodiösen Hardcore-Bereich, kann man eigentlich sagen, sie haben bis jetzt zwei Alben veröffentlicht, die schon mal Richtung Screamo-Geschichten auch gingen und ja, die neueste Platte heißt Hyperview, da haben sie den Hardcore so ein bisschen beiseite gelegt und mehr Melodien rausgeholt. Das Quartett macht auch schon seit 2003 zusammen Musik, kommt aus Kingston, nicht das Kingston in Jamaika, sondern Kingston in Pennsylvania, da gibt es auch nochmal eins und ja, eben gerade hörten wir den Song Wreck und ein weiterer hinterher hier, Trace Me Onto You von Title Fight, eine wirklich ganz netten Band, wer irgendwie auf Walter Schreifels Musik steht, also Quicksand Rival Schools und andere in der Richtung, ist auf jeden Fall hier richtig gut bedient. Oh, Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben waren All We Are. Der Bandname ist zwar ziemlich bescheuert, wie ich finde, weil irgendwie austauschbar. Aber die Musik schon ziemlich gut gemacht hier auf ihrem gleichnamigen Debütalbum. Und diese Band wäre wahrscheinlich ohne Globalisierung gar nicht möglich gewesen. Zum einen kommen die drei Bandmitglieder aus unterschiedlichsten Ecken, zum anderen sind die Musikstile auch wirklich prima durcheinander gewürfelt. Los geht's einmal mit dem Schlagzeuger, das ist Richard O'Flynn, der kommt aus Irland. Als Bassistin aus Norwegen ist Guro Ginkling dabei und als letzter Luis Santos aus Brasilien, der ist an der Gitarre zu hören. Alle drei singen noch dazu, teilweise im Falsettgesang und das klingt dann schon ziemlich spannend, wenn sie hier irgendwie ihre Hip-Hop-Trip-Hop-Beats mit ein bisschen Soul, ein bisschen spacigen Dream-Pop und auch ein bisschen Disco-Sounds verfeinern. Eben gerade war ihr Song App-Flow zu hören und weiter geht's hier mit All We Are und ihrem Song Feel Safe. I just wanna do it again. Das war der Song Feel Safe von All We Are von ihrem gleichnamigen Debütalbum. Und ich prognostiziere mal, wenn für die Band alles gut, alles richtig, alles top läuft, werden sie mindestens so bekannt wie Hot Chip. Irgendwie passt das musikalisch in die gleiche Ecke und ich kann mir vorstellen, dass die Massen schon anpieken wird. Ich finde die Platte ziemlich gut, muss ich sagen, habe mich ein paar Mal reinhören müssen, aber im Prinzip sind das ziemlich gute Ohrwürmer. Die Band selbst hat mal bei einer Single, die sie vor 2 Jahren veröffentlicht haben, die auch alle hier zum Teil mit drauf sind, ältere Songs sozusagen, mal gesagt, dass sie klingen wie die Bee Gees auf die Azepam und ich finde diesen Vergleich eigentlich ziemlich zutreffend. All We Are mit ihr Debütalbum sind hier mit Album der Woche beim Sunday Service. Tetereter, hier kommen sie nochmal mit ihrem Track Honey. Das waren gerade All We Are von ihrem gleichnamigen Debütalbum, ein Song. Und das ist hier Album der Woche. Das heißt, dazu könnt ihr nochmal mehr nachhören und mehr nachlesen unter sundayservice.de. Das war eine Herzschlagentscheidung, was hier Album der Woche wird. 2. Platz geht heute an H. Orkline. Wer das ist, was der Hintergrund hat, erzähle ich euch gleich nach diesem Song Sticky Slithers. Hands. Slithers hörten wir von H. Hawkline. H. Hawkline ist ein Pseudonym. Er heißt eigentlich Hugh Griffin Evans und kommt aus Wales. Und aus Wales kommt so einige Musik, die relativ minimalistisch ist vom Sound her. Angefangen haben vor 30 Jahren die Young Marble Giants, die das ziemlich perfektioniert haben. In letzter Zeit kennt man Leute wie Kate Le Bon zum Beispiel, auch aus Wales, die ziemlich minimalistische Popmusik macht und H. Hawkline in dieser Tradition das ganz gut fortsetzt. In The Pink of Condition heißt sein Debütalbum. Er hat vorher schon so ein paar Singles und EPs veröffentlicht, jetzt sein erstes richtiges Album. Produziert übrigens irgendwo in Kalifornien, ich glaube L.A. war das. Mit der guten alten Kate Le Bon zusammen. Und diese Einflüsse von ihr kann man hier ziemlich gut drauf hören. Das ist nicht so weit weg von dem, was Kate Le Bon selber macht als Künstlerin. Und die Platte ist wirklich ziemlich spannend, ziemlich nett, ziemlich weird das Ganze. Und hier nochmal ein Song von H. Hawkline. Also H, einfach nur Hawkline als Name Isobel. Mr. H. Hawkline, sein Song Isobel vom Album In the Pink of Condition. Wirklich ziemlich gutes Album hier, auch von, ich weiß nicht, wie viele Songs hier drauf sind, 12 oder so, mindestens 10 spielbar beim Sunday Service. Das ist eine sehr hohe Ausbeute. Häufig gibt es Platten, da sind nur eine oder zwei Tracks, wenn überhaupt, gut und irgendwie für euch zu gebrauchen. Two Gallons als nächstes, ihr neuestes Album, trägt den Titel We Are Undone, das fünfte Album der Band aus den USA. Hier kommen sie mit Incidental. Afrobeats und Afro-Grooves müssen nicht immer nur direkt und original aus Afrika kommen. Inzwischen hat fast jede Metropole, die das auf sich zählt, eine Band, die in diese Richtung musiziert. Aus Australien kennt man sowas, London, New York natürlich sowieso, die Budos-Band zum Beispiel in New York. Und jetzt auch in Berlin mit Anomo Agemo and the Disco Jumpers gibt es eine Band schon seit längerer Zeit, die halt schönsten Afro-Groove macht. Und mit Cranes and Carpets ist hier gerade eben eine Platte erschienen, von der hörten wir den Song Truly the Monster. Das war der Sunday Service für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und schmeiße euch raus mit Jessica Pratt von ihrem Album On Your Own Love Again. Hören wir die Folkdame aus San Francisco mit ihrem Song Moon Dude. Und ja, bis zum nächsten Mal. Thank you. rotations in the air, they can't see.